الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله. هات جميلة كنسي إنجاز يا زين شو Wollen wir inshallah ta'ala. Wir sind letztens zur Fatwa von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah angekommen. Oder zu einer seiner Aussagen, rahimahullah ta'ala. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah sagt, فَإِنَّ الرَّجُلَ لَوْ أَقَرَّ بِمَا يَسْتَهِقُهُ تَعَالَى مِنَ السِّفَاتِ وَنَزَّهَهُ عَنْ كُلِّ مَا يُنَزَّهُ عَنْهُ وَأَقَرَّ بِأَنَّهُ خَالِقٌ كُلَّ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ مُوَحِّدًا حَتَّى يَشْهَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah also sagt in dieser Fatwa, er bestätigt alle Eigenschaften Gottes, alle Eigenschaften Allahs, er bestätigt sie Allah subhanahu wa ta'ala und gibt sie zu. Sagt, ja, richtig, Allah subhanahu wa ta'ala sieht alles. Allah subhanahu wa ta'ala hört alles. Allah subhanahu wa ta'ala wusste, was war und was wird. Und was nicht wird, wie es sein würde, wenn es passieren sollte. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat alles erschaffen. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist, seine Gnade ist so und so. Also so wie sie ihm gebührt, der Baraka ta'ala. Er bestätigt alle Eigenschaften Allahs, alle seine Sifat, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala sich im Koran beschreibt oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschreibt ihn. Also dieser Mann tut das. وَنَزَّهَهُ عَنْ كُلِّ مَا يُنَزَّهُ عَنْهُ. Und er verleugnet und verneint all das, was man Allah subhanahu wa ta'ala nicht zuschreiben darf. Also auf einer Seite bestätigst du und bezeugst alle seine Eigenschaften, tabaraka ta'ala. Auf der anderen Seite verleugnest du alle Eigenschaften, mit denen ein Mensch Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt, dass du sagst, Allah hat einen Sohn. Sagst du, nein. Auf keinen Fall. Dieser Mann tut das. Also er verleugnet alle diese schlechten Eigenschaften, was die Menschen Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben haben. Aywa. Wa aqarra bi annahu khaliqu kulli shay. Und er bestätigt noch dazu, dass Allah alles erschaffen hat. Lam yakun muwahhidan hatta yashhada an la ilaha illa Allah wahda. Er ist noch immer kein Muwahhid. Er ist noch immer kein Monotheist. Er ist noch immer kein Gläubiger. Bis er nicht bestätigt, dass es keinen Ilah gibt außer Allah. Also, dass keiner die Ibadah verdient oder gebührt, angebetet zu werden, außer Allah. Deswegen, wenn ihr heute jemanden seht, der sagt, ja, Allah subhanahu wa ta'ala ist gnädig und erzählt über Allahs Eigenschaften und Allah subhanahu wa ta'ala Sifat, Asma'i wa Sifati, redet er über Allahs Namen und Eigenschaften und lernt die Namen auswendig und redet, wie Allah allmächtig ist und allhörend und allwissend und so weiter und so weiter. Und er sagt, Allah hat alles erschaffen und überzeuge, dass Allah der Schöpfer ist. Er ist trotzdem kein Gläubiger. Er ist trotzdem kein Muslim. Bis er nicht bezeugt, dass man nur Allah anbeten darf. Wie bezeugt man denn das? Ja? Mit der Aussage sowieso. Aber da gibt es noch zwei Sachen. Die mit dem Herzen und die mit der Tat. Aywa, barakallahu bikum. Fayuqirra bi anna Allahe وحده هو الاله المستحق للعباده und bis er nicht bezeugt, dass Allah als einziger, er einzig und alleine es verdient angebetet zu werden, tabarak wa ta'ala, wa yaltazim bi ibadati Allah wahdahu la sharika lah, und er selbst hält sich an diese Ibada. Er selbst muss sich an diese Ibada halten, sonst gilt die Shahada nicht. Du kommst und sagst, ich bezeuge, dass nur Allah anbetungswürdig ist. Jede Art von Ibadah, jede Art von gottesdienstlichen Handlungen gebühren Allah einzig und alleine. Ich mache es aber nicht. Ist gültig diese Shahada? Ja? Du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah. Wallahi, ich bezeuge 100%, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Ilah ist, der anbetungswürdige Gott, einzig und allein ist. Aber ich mache diese Ibadah nicht. Bist du ein Muslim? Nein, du bist kein Muslim, du bist ein Kafir. Nicht nur Kafir, nicht irgendein Kafir, sondern ein Kafir, Al-Mustakbir, wie Iblis, la'natullah alayhi. Wie viele solche Leute haben wir? Er kommt, ja Allah, ich weiß, man muss beten, ich weiß, man, aber ich kann nicht, ich bin. Sagst, Subhanallah, du bist ja schlimmer als dein Jahil. Du bist eine schlimmere Sorte von Kafir. Es gibt Kafir, also Jahil. Hätte er Wissen, würde er machen, aber er hat kein Wissen und er macht alles falsch, weil er ein Jahil ist. Und wegen diesem Jahil ist er Kafir. Er macht Kufr. Halas. Aber der hat Ilm, weiß und bezeugt, aber trotzdem macht er es nicht. Diese Fatwa von Jahil Islam ibn Taymiyyah ist sehr, sehr wichtig, dass man sie in unserer Zeit, also in Tat umsetzt. Dass man guckt. Ja? Und nicht nur das, diese Wörter, die wir hier sprechen, versucht sie inshallah ta'ala zu lernen, sie selbst in Tat umzusetzen, euch an das zu erinnern, was wir in Aqida bis jetzt erwähnt haben, und überliefert sie weiter. Jeden Feind dieser Religion, jeder Kafir soll es hören. Die Kuffar, die Asliyun, die ursprünglichen wahren Kuffar und die Kuffar, die sich im Islam zuschreiben. Irgendeiner von den Brüdern hat aus einem Vortrag, diese Fatawa von Imam Najdiyya, die wir machen, ja, hat einen Ausschnitt gemacht, keine Ahnung, wer das gemacht hat, über, was ist der Hukm von dem, der nicht nach Scharia regiert, der nicht mit Allahs Gesetz regiert. Ein paar Minuten hat er das ausgeschnitten und hat in YouTube gestellt. Unten gleich, jemand hat ein ganzes Buch geschrieben an Kommentaren über diese Mes'ala. Wann ist er Kafir, wann ist er nicht Kafir? Sein Nick ist Ikhlas kommen. Aber ich würde ihn raten, es soll sein Nick in Nifak kommen, umtauschen. Ayo. Er hat die ganze Shubuhat von den Murji'a erwähnt. La hawla wa la quwwata illa billah. Die ganze Shubuhat. Subhanallah. Obwohl wir erwähnt haben, bei demjenigen Herrscher, der die Scharia abgeschafft hat, der selbst Gesetze macht, und mit ihnen regiert, die Leute dazu zwingt, dass sie nach diesen Gesetzen leben und handeln. Bei dem gibt es keine Meinungsverschiedenheit, dass so einer Kafir ist. Nie hat jemand in der islamischen Geschichte gesagt, dass so einer entschuldigt ist oder ein Muslim wäre. So einer ist ein Tagut, einer, der sich mit Allah gleichstellen kann. Nur die einzigen, die das sagen, sind Schwachköpfe, Mushrikin. Manche nennen sie auch Murji'a in unserer Zeit. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Nur diese Schwachköpfe sagen das. Ja? Und da gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Die Meinungsverschiedenheit, ja, die verschiedenen Überlieferungen, die von den Sahaban, wie Abdullah ibn Abbas und Abdullah ibn Mas'ud und die anderen, die von ihnen überliefern, wie Ikrimah und Mujahid und Atta und so weiter und so weiter. Die Meinungsverschiedenheit ist nicht bei einem Herrscher, der die Scharia abgeschaffen hat oder selbst Gesetze macht. Die Meinungsverschiedenheit ist bei einem Richter, der in bestimmten Messail nach seiner Schehwa unter den Menschen richtet. Der eine hat ihn bestochen, der eine hat ihn bestochen und gesagt, schau, ich gebe dir Kohle, richte ihn zu meinen Gunsten, zwischen mir und zwischen diesen Habara. Ja? Abdullah ibn Mas'ud sagt, das ist Kufr. Und die andere Meinung ist, das ist der Kufr, ohne Kufr. Als sie zu ihm gekommen sind, radiallahu anhu, Abdullah ibn Abbas, und er sagte, Leise al-Kufr alladhi tadhhabuna ilayhi, das ist nicht der Kufr, den ihr meint. Ja? Also hat, subhanallah, für den, der Arabisch kann, er bezeugt, dass es hier eine Art von Kufr gibt und sagt, das ist nicht dieser Kufr, den ihr meint. Also diese Mas'ala, das ist nicht dieser Kafir, dieser Kufr, den ihr meint, der Gesetze macht und der nach einem anderen Gesetz richtet. Es ist nicht das damit gemeint. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Das ist nicht diese Art, sondern das ist ein Wer? Das ist ein Richter, ein bestechlicher Richter oder einer, der nach seiner Hawa oder Shehwa zwischen zwei Menschen ein Urteil fällt. Das ist nicht dieser Kufr, den ihr meint, also ein Herrscher, der nicht mit Scharia regiert. Hasbun Allah wa ni'mal Wakeel, Islam ibn Taymiyyah, Imam al-Shafi und so weiter, wie viele, Ibn Kathir und so weiter, überliefern Ijma, dass der nicht mit Scharia regiert, dass ein Kafir ist. Ijma, ohne Meinungsverschiedenheit. Und nicht nur das. Was sagen die Schwachköpfe? Die Schwachköpfe sagen, er ist Kafir nur, wenn er ein anderes Gesetz besser sieht als Scharia. In diesem Fall ist er Kafir. Ansonsten, wenn er nicht mit Scharia regiert, solange er Scharia als ein besseres Gesetz als die anderen Gesetze, die die Menschen gemacht haben, hält, إذا كان كافر. سبحان الله. Die Antwort ist sowas von einfach auf diese Schwachköpfe. Schwachköpfe, das ist der beste Titel für sie. Ein Muslim, der Alkohol trinkt, ist ein Muslim. Bis er Alkohol nicht als halal erklärt. Wenn er Alkohol als halal erklärt, ist er Kafir bei allen islamischen Gelehrten. Ein Muslim, der Zina begeht, Unzucht, möge Allah uns davor bewahren. Er ist ein Muslim. Außer wenn er Zina als halal erklärt, dann ist er Kafir, bei allen islamischen Gelehrten. Ein Muslim, der stehlt, ist ein Muslim, hat aber eine große Sünde begangen und er ist ein Muslim, außer wenn er das Stehlen als halal erklärt. Also im Grunde. Verstehst du nicht? Dann ist er Kafir bei allen islamischen Gelehrten. Diese drei Sachen, die wir erwähnt haben, sind große Sünden. Ja? Ein Muslim, der sie begeht, hat eine große Sünde begangen und er ist aber noch immer ein Muslim. Ja, auch wenn er sie jeden Tag begeht, er ist noch immer ein Muslim. Ja, auch wenn er sie sein ganzes Leben begeht, er ist ein Muslim. Bis er sie nicht als halal erklärt. Versteht ihr mich? Bis er nicht sagt, diese Sachen sind nicht haram. Oder bis er sagt, es ist besser, was heißt er besser? Er sagt, die sind nicht haram. Oder er sagt, die sind halal. Egal welche Ausdrucksweise er verwendet. Ja? Seine Wörter bedeuten, dass er diese Sachen nicht als halal erklärt, nachdem ihm klare Beweise in Koran und Sunna gekommen sind. Er ist ein Kafir, in diesem Fall. Bis dahin nicht. Die Tat selber bringt ihn nicht, macht ihn nicht zu Kafir. Schauen wir jetzt her. Diese Schwachköpfe sagen, einer, der nicht mit Scharia regiert, ja? Er ist kein Kafir. Einer, der nicht mit Scharia regiert, die heutigen arabischen Herrscher und andere nicht-arabischen Herrscher, er ist kein Kafir, außer wenn er sagt, dass ein anderes Gesetz besser ist als Scharia, dann ist er Kafir. Oder er hält ein anderes Gesetz besser als Scharia. Oder dass der erste was sagen, das zweite heißt halten. Das ist nicht das gleiche. Wenn du sagst, ist es ja offensichtlich. Halten, wenn du es in Akida im Herzen hast, aber du sagst es nicht. Alle beide ist Kufr. In diesem Fall sagen sie. Das bedeutet, Hukum bigayri ma anzalallah, also wenn einer nicht mit Scharia regiert, das ist nicht Kufr, sondern das ist eine große Sünde. Außer wenn er es für halal erklärt, mit seinem Herz macht, dann ist es Kufr. Dann sagen wir, wieso hat Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah und Sheikhul Islam Muhammad Ibn Dulam und die anderen Ulema, wieso haben sie Hukum bigayri ma anzalallah als einer der 10 Sachen, die aus dem Islam rausbringen, erwähnt? Wieso erwähnt Sheikhul Islam Rahimahullah Ta'ala die 5, also Köpfe von den Tawarid, die angebetet werden dem Allah. Wieso erwähnt er einen Imam, Jair, der Allahs Gesetze verändert und einen, der nicht mit Scharia regiert? Wieso werden die als Tawarid erwähnt? Als nicht irgendwelche, sondern die Köpfe der Tawarid. Wieso wurden auch hier nicht erwähnt Taten, die aus dem Islam rausbringen? Alkohol trinken und Zina machen und stehlen. Dann sagen wir, wieso habt ihr das als Kufr erklärt? Dann werden sie sagen, es ist Kufr, wenn man es zu halal erklärt. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Das ist sowas von fies, richtig fiese, böse Menschen. Und wenn wir die Hintergründe uns anschauen, wieso machen sie das? Nur um ihre Götter zu verteidigen, ihre Herrscher. Ja? Nur um sie zu verteidigen. Und nicht nur das, Wallahi ladim, die heute, die diese Meinungen haben, und die im Namen des Tawagit sich streiten und diskutieren und sie verteidigen und irgendwelche gefälschten Beweise holen, die Ayat auf ihre eigene Art und Weise interpretieren und die Hadith, ja, sehen wir in ihnen Junudu Iblis, Wallah, die Armee des verfluchten Iblis, Lanatullahi alayhi. Wallahi, wir sehen in ihnen diese bösen Ulema, die sich vollgesaugt haben von der Milch des Taguts, ja, und dann können sie nicht mehr loslassen. Sie können nicht mehr loslassen. Und falls jemand auf die Idee kommt, den Tagut anzugreifen, kommen sie mit allen ihrer ganzen Artillerie an Beweisen, Tekfiris, Khawarij, Mufsidun, Kuttau, Turuk, ja, und Eschismo, Unheilstifter auf der Welt und so weiter und so weiter. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Die gleichen Leute, wenn wir sie anschauen, werden wir sehen, Subhanallah, dass sie, wenn es sich um Kuffar handelt, um Tawagit handelt und Munafikin, sie sind selber Munafikin, sie sind immer bereit für Dialog. immer bereit für Dialog, immer bereit, dass wir uns sozusagen auf den runden Tisch setzen, dass wir Beweise bringen, dass wir miteinander diskutieren. Aber wenn es sich um uns handelt, gibt es keine Diskussion. Siehst du sofort Fatawa, verhaften, wie sagt man das, verraten. Die neueste Fatawa von den Murji'a zum Beispiel in Bosnien ist, es ist Pflicht, dass du einem, der, keine Ahnung, solche Ideen hat, dass du ihn an die Polizei verpfeifst. wäre das eine islamische Polizei, ein islamischer Staat, dann wäre das schon deine Pflicht mit der Voraussetzung, wenn du das vorher gemacht hast. Du siehst jemanden, der trinkt Alkohol, ein Muslim in einem islamischen Staat, und du schnappst ihn dir und sagst, schau, ich habe das und das erfahren, ich weiß es, ich habe dich gesehen. An deiner Stelle würde ich damit aufhören. Wallahi, das nächste Mal gehe ich zum Qadi. Und dann schau, was du machst, mir ist es egal. Aber ich warne dich, mach's nicht mehr. Mach Tauba. Fürchte Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann lässt du ihn. Aber wenn du das noch einmal siehst und so, Allah gehst zu Qadi und sagt, ich bezeuge gegen diesen und diesen Mann, er hat das und das gemacht, ich habe ihn gesehen. Und dann knöpft sich Qadi in Ohr. Und dann muss er wahrscheinlich pusten in dieses Dings da, der Alkotest. Und dann wird's los. Dann geht's los. Dann entscheidet der Qadi, was mit ihm ist, wieso er das gemacht hat und so weiter und so weiter. Das sind jetzt die Kuffar und die Munafikin versuchen sofort, wie sagt man das, das auf ihre eigene Art und Weise zu interpretieren. Er wird geschnappt und er wird gefoltert und Elektrostuhl und was weiß ich dann. Nein, sondern der Qadi knöpft sich den vor und redet mit ihm, was mit ihm los ist. Was hast du gemacht? Wieso hast du es gemacht? Wusstest du von dem Hukm? Wann hast du Islam angenommen? Und wenn er sieht, dass bei diesen Typen alles passt, sagt er, Allah, Bismillah, da. Versteht ihr nicht, Barakallahu fikum? Allah, wir machen weiter. Aywa, die nächste Fetwa von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Wenn wir nur diese Fetwa verstehen würden, würden wir inshallah den ganzen Islam verstehen. Wir würden die ganzen Probleme in unserer Zeit verstehen. Wir würden verstehen, was die Sünden, wie sich die Sünden auf uns, auf unsere Herzen auswirken, was für eine Auswirkung sie haben und wie sehr uns das schadet. Die Sünde, wir sind nicht wie Khawarij, dass wir sagen, eine große Sünde macht dich zu Kafir. Das sagen wir nicht. Aber wir sagen das, was Ahl Sunnah wal Jama'ah sagt. Eine große Sünde verringert deinen Iman, oder nicht? Was ist die Definition von Iman bei Ahl Sunnah wal Jama'ah? Die Aussage mit der Zunge, der Glaube mit dem Herzen, die Tat mit den Körperteilen, mit dem Körper, der Iman steigt mit den guten Taten und sinkt mit den schlechten Taten. Das ist die Definition von Ahl Sunnah wal Jama'ah, was es Iman angeht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Du begehst große Sünden. Diese großen Sünden können deinen Glauben im Fundament zum Wackeln bringen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Sünden sind eine gefährliche Sache. Aber wir haben viele Schwachköpfe, aber nicht die Schwachköpfe, sondern die auf der anderen Seite gesehen. Sie machen Takfir über die ganze Welt. Und glauben, sie sind dadurch echte Gläubige geworden, echte Mu'minin. Warum? Es ist ja zweifellos eine Voraussetzung, dass du Kuffar als Kuffar siehst. Wer Kuffar, offensichtliche, klare Kuffar, nicht als Kuffar sieht, er verleugnet Allahs Worte, Tabarik wa ta'ala. Allah sagt, dass sie Kuffar sind. Deine Pflicht ist, dass du das bezeugst, was Allah sagt. Wenn du es nicht tust, bist du selber ein Kafir. Bei allen islamischen Gelehrten. Das ist eine andere Messe, dass sie jetzt nicht... Sie sagen, alle sind Kuffar. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass sie alle möglichen Sünden begehen, auzubillah. Wallahi, genau diese sogenannten Takfiris, die nennen sie Takfiris, aber wir sollten nicht Takfiris nennen. Takfir, diese Takfiris, dieser Ausdruck gibt es in Scharia wirklich nicht. Es gibt Khawarij, es gibt Kutau Turk, es gibt Bughat, es gibt Mu'tazila, es gibt Rawafida, also Shia, es gibt und so weiter und so weiter. Diese verschiedensten Ausdrücke. Aber Takfiri ist ein neuer Ausdruck, den sogar die Murji'a für uns verwenden. Und für die Mujahideen und für die Ulema im Gefängnis. Alle sind das Takfiris. Weil Khawarij können sie nicht. Manche sind solche Juhal, sagen Khawarij. Obwohl Khawarij, wer ist? خوارج هم الذين يقولون الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعده ذهب كله. خوارج زنديدي sagen إيمان ist ein ganzes. Wenn ein Teil von ihm weggeht, ist der ganze Iman weg. Also wenn einer eine Sünde begeht, ist der ganze Iman weg. Wir sagen das nicht. Wir sagen, der nicht mit Scharia regiert, der die Scharia bekämpft und sie abgeschafft hat, der selbst Gesetze macht, obwohl nur Allah das Recht hat, Halal und Haram zu machen, der gegen Muslime kämpft, unter der Flagge der Kuffar, zusammen mit den Kuffar, und der die islamische Dawa bekämpft im Namen des Kreuzes. Solche sind Kuffar und unsere Feinde. Bis Yom al-Qiyamah. Und all die, die auf ihrer Seite kämpfen, die in ihrem Namen streiten und sie verteidigen. Deswegen sind wir Khawarij. Deswegen sind wir Tekfiris. Subhanallah. Al-Muhim. Diese Schwachköpfe sagen auch Khawarij. Khawarij. Das sind Ulema. Diese Ulema sind Khawarij. Diese Ulema sind, was weiß ich, die schlimmsten Namen. Der einzige Grund sind, was wir vorhin erwähnt haben, was? Ihre Herrscher. Nur wegen den Tagut. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. Das wird unsere Fatwa kommen, inshallah ta'ala. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, wa aktharu man yakulu la ilaha illallah, la ya'rif al-ikhlas. Wa aktharu man yakuluha taqlidan wa adatan. ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبي وغالب من يفتتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء كما في الحديث سمعت الناس يقولون das in Shalat Allah zu verstehen. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, und die meisten, die sagen La ilaha illallah, la ya'rifun al-ikhlas, la ya'rif al-ikhlas, sie wissen, also die meisten, die La ilaha illallah sagen, sie wissen nicht, was Ikhlas ist. Was haben wir gesagt, ist Ikhlas? Reinheit. Sheikh Khalis. Das Gegenteil von Ikhlas ist Schirk. Weil das ist rein und Schirk ist vermischt. Mushterek. Deswegen sagen wir Leben und Khalis. Pure Milch, reine Milch. Nicht vermischt mit Wasser. Haben wir erwähnt, dieses Beispiel, wie früher die Beduinen Wasser mit Milch vermischt haben und haben es dann an die Leute verkauft. Das war nicht Leben und Khalis, pure Milch, reine Milch, sondern gestreckte Milch, Schirkmilch, Schirk, also in der nicht in der Produktion, sondern in der sprachlichen Bedeutung, weil was bedeutet Schirka? Scherike, Nein. Eine Firma, ja. Eine Kompanie. Warum? Im Türkisch wird Schirket genannt. Schirket ist eine Kompanie. Mehrere Leute versammeln sich, tun ihr Vermögen zusammen. Sind Partner. Genossenschaft. Eine Gesellschaft, wie auch immer. GmbH. Ja. Sie sind Partner, Partnerschaft. Und gemeinsam Scherika, kommt von diesem Schirk. Und wir sagen, La Scherike, Allah hat keinen Partner. In welcher Sache? Er hat keinen Partner in seiner Rububie. Das, was er tut, tut er alleine. Er braucht keinen Berater oder was weiß ich was, bei Yasemillah. Er braucht auch keinen Sohn und auch keine Frau, die ihn einen Sohn zeugt, der sich dann später für die Menschheit opfert und so weiter und so weiter. Alles Schwachsinn. Wa'udhubillah. Ja, er hat keinen Partner in seiner Rububie, in seiner Herrschaft. Er macht, was er will. Er hat keinen Partner in seinen Sifat und in seinen Namen, in seinen Eigenschaften. Niemand ist wie er. Wie er, leise kemithli. Shay, wa huwa samiul basir. Nichts ist wie er. In keinem Sinne. Er hat keinen Partner in seinen Namen. Niemand ist Rahman. Niemand ist Gafur. Niemand ist Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Matin, Al-Aziz, Al-Karim. Nur er. Und er hat keinen Partner in Ibadah. Neben ihm kannst du niemanden anbeten. Weil wenn du es tust, dann bist du ein Muschrik. Er hat keinen Partner in Ibadah, in Tawhidu al-Uluhiyya. Die meisten, die La ilaha illallah sagen, sie kennen den Ikhlas nicht. Also Tawhid, Ikhlas, Tawhid, dass nur Allah der einzig anbetungswürdige Gott ist. Und die meisten, die La ilaha illallah sagen, die meisten, was bedeutet die meisten? Die meisten bedeutet über 50%. Ja? Stimmt's? Wenn es über 50 sind es die meisten. Ja? Die meisten, aber wären es 50%? Aber Allah, Allahu alam, wie viele es sind, mehr als 50%. Die La ilaha illallah sagen, sie sagen es nur Taqliden wa Adaten. Sie sagen es blind folgend jemanden oder aus Ada, aus Tradition. Er hat irgendwer gehört, seine Väter, Urväter, seine Leute, seine Verwandten. Die sagen alle La ilaha illallah. Ja? Manche sagen es auch 100 Mal in einer Sitzung oder 1000 Mal La ilaha illallah und hüpfen durch die Gegend und machen solche Revolutionen. Er hat das alles gehört, aber er ist trotzdem kein Muslim, weil er kennt den Ikhlas nicht. Ja? Er kennt nicht die Reinheit dieser Wörter. Er kennt nicht die Bedeutung von La ilaha illallah. Wie soll er dann Muslim sein? Aywa. وَلَمْ يُخَالِتَ الْإِمَانِ بَشَاشَةَ قَلْبِ. Und der Iman hat sein Herz, hat sich, wie sagt man das? Hat in seinem Herz nicht seinen Dings gefunden. Platz. Oder sozusagen, dass er das Iman sich in sein Herz verankert hat. Aywa. وَغَالِبُ مَنْ يَفْتَتِنُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَفِي الْقُبُورِ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ. Und die meisten, die auf eine Fitna oder auf eine Probe gestellt werden, in diesem Sterbemoment und im Grab, sind meistens diese Sorte von Menschen. Es sind meistens solche Leute. Er hat La ilaha illallah zu seinen Lebzeiten gesagt. Du hast ihn auch gehört, dass er La ilaha illallah gesagt hat. Du hast ihn auch in Moschee beten sehen. Aber er hat nie La ilaha illallah, er hat nie die wahre Bedeutung gekannt. Am Tag, wenn der Melek des Todes kommt, um ihn in die Seele zu nehmen, er wird nicht La ilaha illallah sagen können, weil er weiß nicht, was das ist. Er wird es nicht aussprechen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah wird die Gläubigen mit einem starken Wort festigen. Mit einem festen Wort stärken. In dieser und in der nächsten Welt. Was sagen die Mufassirun? Welches Wort ist das? La ilaha illallah. In dieser Welt, wann? Während er stirbt. Allah wird ihm seine Unterstützung geben, dass er La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagt. Und dann stirbt. Das ist Allahs Unterstützung. Und wie ist es möglich, dass jemand La ilaha illallah sein ganzes Leben sagt, er weiß gar nicht, was das bedeutet. Er weiß gar nicht, was ein Tagut ist. Sag ihm irgendwas über Tagut. Er glaubt, das ist irgendeine Thunfischpastete. Was ist das Tagut? Ja? Allah, Tagut-Pastete. Und ihm, also er hat sein ganzes Leben als Jahil gelebt und kurz vor seinem Tod wird er La ilaha illallah aussprechen. Er wird diese Unterstützung Gottes nicht haben. Und in Akhir, im Kabul, wenn die Malaika kommen, um ihn zu befragen, die Fragen werden ohne Wenn und Aber sein, hundertprozentig sicher sein. Er hat sich für diese Prüfung vorbereitet. Sein ganzes Leben lang hat er sich vorbereitet für diese Prüfung. Wie ein Student, der sich vorbereitet für die Prüfungen, die kommen. Wann sind sie? Im Herbst? Nein, nicht im Herbst, im Frühling? Nein, Herbst. Al-Muhim. Nein, im Frühling sind die. Im Herbst beginnt der Schuljahr, Bruder. Nein, im Herbst sind auch Herbst ist vor Winter. Im Herbst sind die durchgefallen sind. Er bereitet sich für die Prüfungen vor. Dann hat er die Prüfung hinter sich und dann ist er Alhamdulillah froh. Oder er fällt durch und nächstes Mal noch einmal. Nächstes Jahr wieder. Ja? Aber ein Mu'min bereitet sich sein ganzes Leben für diese Prüfung vor. Und lernt und lernt und lernt. Und wenn die Malaika zu ihm kommen, dann sitzen alle Antworten, Habibi. Hundertprozentig. Er hat dafür gelebt. Das war sein Leben. La ilaha illallah war sein Leben. Seine Tat, sein Handel. Wegen dieser Wörter hat er geliebt. Wegen dieser Wörter hat er gehasst. Wegen dieser Wörter hat er jemanden zu Bruder gemacht. Wegen diesen Wörtern war er zu jemandem loyal. Wegen diesen Wörtern, la ilaha illallah, hat er sich von jemandem losgesagt. Hat ihn als sein Feind akzeptiert. Und so weiter und so weiter. Sein ganzes Leben war dieses La ilaha illallah. Und wenn er in Kabul kommt, er wird die Antwort hundertprozentig kennen. Aber der La ilaha illallah nicht kannte, er hat La ilaha illallah so gesagt, weil er das gehört hat von jemandem, wie der Prophet s.a.w. sagt. Was wird er sagen? Er wird sagen, Semirtu yaqulun fakultu. Ich habe gehört, dass Leute so etwas sagen. Dann habe ich es auch gesagt. im Grab. Wer ist denn Gott? La Edri. So wird seine Antwort sein, wo Yasin Bilal. Aywa. Glaubt sie ja wirklich, Allah wird einen Christen oder einen Juden fragen, wer ist dein Gott? Nein, Habibi. Diese Leute, ihr Platz ist in Jahannam. Wo bist denn Masir? Er wird gefragt, wer ist dein Gott? Was hast du gemacht? Wer ist dieser Mann? Er wird sagen, ich habe gehört, Leute haben etwas gesagt. Ich habe es auch gesagt. Ich habe gehört, Leute sagen, La ilaha illallah. Ich habe auch dieses La ilaha illallah gesagt. Aber jetzt weiß er es nicht. Er kennt sich nicht aus. Wie ein Student, der sich für eine Prüfung vorbereitet hat, einen Tag vor der Prüfung. Ja? Zu der Prüfung kann er schnell noch sich an was erinnern, schreibt, bekommt von 60-70% und bekommt einen Vierer und geht weiter ins nächste Semester. Ja? Frag ihn einen Tag nach der Prüfung, kannst du dich an irgendwas erinnern von gestern? Nichts. Weil er hat sich vorbereitet nur für das. Nur für... Ich war selber Student. Es gab Studenten, Wallahi, es gab Studenten, die haben ihr ganzes Studium verschlafen. Oder besser gesagt, die ein paar Jahre, die sie dort waren, an der Universität, die paar Jahre, die sie dort waren, sie haben die ganze Jahre geschlafen, dann hat man sie rausgeschmissen. Schlafen können sie auch woanders. Nein, woanders kann er nicht. Woanders muss er arbeiten. Aber dort hat er ein Stipendium bekommen und hat sich gut gehen lassen. Es gab ein Swimmingpool, so ein richtiges, so ein Sportbecken. Es gab einen Basketballplatz, es gab einen Fußballplatz, es gab einen Bodybuilding-Raum für Studenten. Es gab, betest du in Harem. Nur, dass du dort sitzt, deine Gebete verrichtet und selbst trinkst, ist dir genug. Fadl. Ja, und solche Leute, er hat keinen Fadl. Das ist Betrug. Wallahi, das ist Betrug. Ein Student, ich kenne ihn gut, die haben ihn rausgeschmissen. Er schläft, so viel hat er geschlafen, wo Yasin Billah. Ja? Ich weiß gar nicht, wie er seine Gebete verrichtet hat. Er schläft, am nächsten Tag, er kommt in die Klasse, ganz froh, mit dem Buch, hat sich vorbereitet für die Prüfung. Drinnen ist so ein philippinischer Student. Er sagt, was tust du da lernen, was tust du da wiederholen? Er sagt, wir haben heute Prüfung in, keine Ahnung, Usul, irgendein anderes Fach. Er sagt, nein, heute haben wir das. Er sagt, das haben wir gestern gehabt. Er hat die gestrige Prüfung verschlafen. Subhanallah. Diese gleiche Person, diese gleiche, wisst ihr, was mit ihm passiert ist? Wann hat das begonnen? 2003 haben sie uns links eingeführt, dass wir vor 11, also am Abend, in der Universität sein müssen. Oder 2002 oder 2003, ich kann mich nicht mehr erinnern. El-Muhim. Ja? Wer zu spät kommt, der kommt nicht rein. Ja? Lieber du bleibst draußen. Er ist geblieben die ganze Nacht in irgendeinem Internetclub, dann wollte er in der Nacht über die Mauer rüberhüpfen, er wollte nicht auf den Haupttor, die Polizisten haben ihn erwischt, dann ist er im Gefängnis gelandet. Also, wenn einer von den Studenten im Gefängnis landet, seine Landsleute, also Studenten, die aus seinem Land sind, ja, sie gehen dorthin und sagen, er ist ein Student, wir bezeugen für ihn, dass er ein Student ist, bezahlt 500 Rial, also 100 Euro circa, und sie lassen ihn frei. Also er bezahlt die Strafe, wenn es eine Strafe gab. Kaution ist das, oder? Nein, dort gibt es keine Verhandlungen. Du kommst in Gefängnis und fertig, du wirst vergessen. Es gibt keinen Anwalt, es gibt keine, wie sagt man das, Verhandlung, du bist auch nicht beschuldigt, gar nichts. Du kommst in Gefängnis und wirst was vergessen. Wenn du den Polizisten fragst, was ist los, er sagt, ich weiß nicht. Ist Gebet, komm, beten wir. Dann wird Dings Schichtwechsel. Er kennt dich nicht und seine Aufgabe ist, dass er auf dich aufpasst, dass du dir nicht irgendwas antust. Oder wenn du vielleicht Wudu nehmen willst, dass er dir die Tür aufmacht und so weiter. Er hat von nichts eine Ahnung. Al-Muhim, die haben ihn eingesperrt und ein Student ist gegangen, um ihn vom Gefängnis abzuholen. Der Wärter dort hat gesagt, wir haben ihn die ganze Zeit beobachtet auf Kamera. Dieser Typ ist nicht normal. Seitdem er bei uns reingekommen ist, er hat sich irgendwie so schön gemütlich gemacht. Er hat sich nicht mehr bewegt. Er hat sich überhaupt nicht mehr bewegt, hat stundenlang geschlafen. Er hat sich nicht von seinem Platz bewegt. Wie kann man so viel schlafen? Wie geht das? Das ist der Fall bei vielen islamischen Studenten, die in der muslimischen Welt studiert haben. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Ja? Und wie wundern wir uns dann über die Leute, die nicht studiert haben, dass sie Jahala sind, wenn ihre angeblichen Führer Jahala sind? A'udhu billah, große Fitna, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Also den ersten Teil habt ihr verstanden. Ja? Also die meisten, die Yawmul Qiyamah, die im Grab oder also am Todeszeitpunkt diese Fitna, diese Prüfung bekommen und sie nicht durchstehen, sind die La ilaha illallah nicht sagen. Das sind Leute, die La ilaha illallah ausgesprochen haben, weil sie es von anderen gehört haben. Ja? Aus Ader, aus Tradition oder aus, weil sie jemanden blind befolgt sind. Aber ihre wahre Bedeutung haben sie nicht gekannt. وغالب أعمال هؤلاء إنما هو التقليد واقتداء بأمثالهم. Und die meisten Taten dieser Leute oder dieser Art von Leuten ist das blinde Befolgen von Leuten, die genauso sind wie sie. Jahala. Was willst du, Barakallahu fikum, von einem, zum Beispiel irgendein Jahil von irgendeiner Sekte? Ja? Keine Ahnung, Tarikat oder irgendeine andere Muschikin-Sekte? Ja? Was willst du von ihm, was erwartest du von ihm, wenn sein Sheikh noch ein größerer Iblis ist als er? Ja? Was willst du von ihm verlangen? Was willst du von ihm erwarten? Sein Sheikh erzählt ihm die ganze Zeit von irgendwelchen, keine Ahnung, Keramat seiner Schuyuch. Ja? Sie konnten dies, sie konnten das. Wieso, Barakallahu fikum, erinnert sie mich nicht, dass wir einen Vortrag über diese extremen Sufis machen? Ja? Ich habe das einmal versprochen, aber ich vergesse es immer wieder. Und ihre Keramat. Er sagt, mein Sheikh, einer schreibt, und das sind nicht irgendwelche Bücher, die unbekannt sind, sondern die berühmtesten Bücher der Sufi-Schuyuch. Die berühmtesten Bücher der Sufi-Schuyuch, der Sufis, die berühmtesten Bücher, die es gibt. Er sagt, mein Sheikh hat so lange Zikr gemacht und hat sich dieser Ekstase hingegeben, dass er geschmolzen ist in so einem So ein Fass. Er ist geschmolzen, nur seine Augen haben sich an der Oberfläche so bewegt. Und Zikr ist er geschmolzen. Wallahi, das sagen sie. Ich bringe ihn, inshallah, da und dann lesen wir aus diesen Büchern. Und wir werden die Quellen, damit niemand sagt, ja, mein Sheikh fliegt jede Nacht zu Kaaba. Und hundertprozentig. Ist Burak oder was? Keine Ahnung wie. Mit Shayatin auf jeden Fall. Jeden Tag fliegen sie. Macht jede Nacht Umrah. Subhanallah. Manche dieser Schuyuch, frag sie selber, manche dieser Schuyuch, diese Sufi-Schuyuch, der Prophet hat ihm im Traum gesagt, du musst nicht mehr beten, du musst nicht mehr fasten, du musst nicht mehr Zakat zahlen. Für dich gibt es keine Gesetze mehr. Du bist jetzt, hast den Yaqin erreicht. Du bist jetzt وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَكِينَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَكِينَ. Das ist die Aya, die sie auf ihre Art und Weise, die Sufis, interpretieren diese Aya, bis dir dieser Yaqin kommt, dieser Yaqin. Aber diese Aya, Yaqin, bedeutet Maut, bis der Tod kommt. Echt? Zustand. Aywa. Na. Was bedeutet eigentlich das Wort Sufi? Oder woher, wieso sagt man Sufi zu denen? Wir haben darüber früher gesprochen. Wenn wir das beginnen zu erwähnen, werden wir total vom... Es kommt von dem arabischen Wort Suf, Schafwolle. Ja? Diese Leute haben Schafwolle getragen. Schafwolle war also die billigsten Kleider, ja? Und die bescheidensten Kleider sind aus Schafwolle. Sie sind dick, kratzen, jucken. Wenn sie nass werden, stinken sie. Ja? Und solche Leute haben diese billigsten Stoffe genommen, diese Sufi, also Kleider aus Suf, aus Schafwolle. Ja? Verstehen Sie mich, Barakallahu fikum? Deswegen haben sie also diesen Namen bekommen. Es gibt auch andere Meinungen, aber die fallen mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, haben sie Suf getragen aus Ibadah. Ja? Und das wurde mit der Zeit immer schlimmer. Immer schlimmer. Und dann jetzt nennen wir sie Sufis. Warum? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aber das Beste ist das, was wir erwähnt haben, als einer sagte, diese Sufis, die haben Schuhe gestohlen in der Zeit des Propheten. Und er sagt, damals gab es überhaupt keine Sufis. Und er sagte, na, also haftig. Wenn es damals keine Sufis gibt, wieso soll es sie jetzt geben? Ja, damals gab es überhaupt keine Sufis, sagte er, na, also alles. Ja, der Bruder hat mir erwähnt, die gleiche Riwaya, aber mit Rafida. Mit Schia. Aber Schia gab es schon in der Zeit von Ali radiallahu anhu, wo er sie verbrannt hat. Aywa. Wahum min aqrabi nasi min qawli Allahi ta'ala inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Und diese Art von Menschen, die sind am nähersten den Wörter Gottes subhanahu wa ta'ala, wenn er sagt, also Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Mushrikin. Was sagten die Mushrikin? Inna wajadna aba'ana ala umma. Ja? Wir haben unsere Väter auf Umma gesehen. Sie waren eine Umma, sie waren eine, die wahre Religion, der wahre Weg. Und wir werden ihren Spuren folgen. Wir werden in ihre Fußstapfen treten und ihren Weg folgen. So haben die Mushrikin gesagt, als der Prophet mit Tawhid kam. Mit La ilaha illallah. Es gibt keine anbetungswürdigen Götter außer Allah, den einen einzigen Tabarik wa ta'ala. Sie haben gesagt, na, inna wajadna ala aba'ana ala umma. Wir haben unsere Väter gesehen, sie waren auf einer anderen Religion. Wa inna ala athari muqtadun. Und wir werden ihnen folgen. Ihre Religion werden wir folgen. Das gleiche sagen, mein Vater war Kemalist. Na, mein Vater war dies. Mein Vater hat so gebetet. Mein Vater hat diesen Kabur besucht. Mein Vater hat so und so gemacht. Mein Großvater hat mir das beigebracht. Die gleichen Aussagen der Mushrikin in der Zeit des Propheten ist es. Ja? Anstatt dass sie sagen, Semi'na wa ata'na, wir hören und unterwerfen uns. Definitiv. Das ist das Leichteste. Der leichteste Weg, dass du sagst, ja? Allah befehlt und sein Prophet a.s. befehlt.